the doors. Then the soul and danger, fear and shock, and food. In the game of them runs, no soul slash. What is it that's up to now? My tank is dying and rage. Pie, let me go and be punch. I never made the eyes of that, but I just like calling the gun. I'm the one. Eine Waffe in die Hand, und ab ist meine Stadt, ohne Liga, angebrannt. Eine Waffe in die Hand, und ab ist meine Stadt, ohne Liga, angebrannt. Eine Waffe in die Hand, und ab ist meine Stadt, ohne Liga, angebrannt. Es ist ein Feindesland.